Lass schön die Winde wehen und ich bin bunt. Lass schön, ich kann mich sehr schnell drehen und bin fast rund. Lass schön, ich flieg dahin und Kinder mögen mich. Doch wären sie so leicht wie ich, sie flögen nicht. Ja, was hab ich schon davon? Ich bin ein Luftballon. Habe Platzangst. Ja, was hab ich schon davon? Ich bin ein Luftballon und habe Platzangst. Schon ein kleiner Stachel wär mein Ende. Oder große, raue Menschenhände oder ein spitzer Stein oder ein Hund oder ein dummer pustender Mund. Ja, was hab ich schon davon? Ich bin ein Luftballon und habe Platzangst. Ja, was hab ich schon davon? Ich bin ein Luftballon und habe Platzangst. Mein ganzes Leben besteht aus einem Satz. Ich hab so Angst davor, dass ich einmal platz. Mein ganzes Leben besteht aus einem Satz. Ich hab so Angst davor, dass ich einmal platz. Ja, was hab ich schon davon? Ich bin ein Luftballon und habe Platzangst. Ja, was hab ich schon davon? Ich bin ein Luftballon